Trinke Liebchen, trinke schnell, trinke la macht die Augen hell, sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und wahr, siehst die heiße Liebe ein Traum, der uns verzehr, siehst die ew'ge treue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auf manche Illusion,